Eine Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jazo Shibo zufolge veranstalteten am 14. Mai in New York die in den USA ansässigen Koreaner anlässlich des 36. Jahrestages des Volksaufstandes Gwangju vom 18. Mai eine Feier für Demokratisierungsbewegung. Daran nahmen die Koreaner aus New York, Washington, Boston und Virginia teil. Sie äußerten ihren Willen dazu, sich den Geist des Volksaufstandes vom 18. Mai ins Gedächtnis einzuprägen und für die gerechte Geschichte und für eine südkoreanische Gesellschaft mit der Hochachtung vor Menschenrechten und Menschenleben zu kämpfen. Zum Schluss wurde eine Erklärung verlesen.